Warten auf Godot von Samuel Beckett. Rundfunkbearbeitung Dr. Otto Stein. Die Personen: Estragon, genannt Gogo, Kurt Sowinetz. Wladimir, genannt Didi, Otto Schenk. Lucky, Hans Putz. Pozzo, Günther Hähnel. Ein Junge, Fritz Friedl. Tontechnik, Ingenieur Josef Herrmann. Aufnahme und Schnitt, Ingenieur Alois Leitner. Musikalische Einrichtung, Felix Schleifelder. Hilfsregie, Ricky Stolberg. Spielleitung, Erich Neuberg. Dieser Dreckschuh! Es ist nicht runterzukriegen. Jetzt versuche ich es aber nochmal. Eins, zwei, drei. Lust! Es ist nicht runterzukriegen. Nichts zu machen. Ich glaube es bald auch. Ich habe mich lange gegen den Gedanken gewehrt. Ich sagte mir, Wladimir, sei vernünftig. Du hast noch nicht alles versucht. Und ich nahm den Kampf wieder auf. Da bist du also wieder, du. Meinst du? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich dachte, du wärst weg für immer, Gogo. Ich auch. Wie sollen wir dies Wiedersehen feiern? Steh auf, Gogo. Lass dich umarmen. Wart schon, wart schon. Darf man fragen, wo der Herr die Nacht verbracht hat? Im Graben. Im Graben wo denn? Da hinten. Man hat dich nicht geschlagen? Doch, nicht so schlimm. Wieder dieselben? Dieselben, ich weiß es nicht. Wenn ich bedenke, die lange Zeit, da frage ich mich, was wohl aus dir geworden wäre ohne mich. Du wärst jetzt nur noch ein Haufen Knochen, das steht fest. Na und? Es ist zu viel für einen allein. Jetzt aber... Eins, zwei, drei, los! Was machst du da? Ich zieh die Schuhe aus! Ist dir wohl noch nie passiert, wie? Ich hab dir schon immer gesagt, dass man sie jeden Tag ausziehen soll. Solltest besser auf mich hören. Hilf mir doch. Tut's weh? Weh. Er fragt mich, ob es weh tut. Nur du leidest, nur du! Ich zähle nichts! Möchte dich mal an meiner Stelle sehen, du würdest mir was erzählen. Tat dir was weh? Weh, er fragt mich, ob mir was weh tat. Das ist kein Grund, die Hose offen zu lassen. Du hast recht. Oh. Moment. So, fertig. Nur keine Nachlässigkeit in den kleinen Dingen. So, jetzt versuch ich's nochmal. 21, 22, 23... Endlich. Es ist nichts im Schuh, Didi. Lass sehen. Es gibt nichts zu sehen. Versuch ihn wieder anzuziehen. Ich lass den Schuh etwas an der frischen Luft. So ist der Mensch nun mal. Er schimpft auf seinen Schuh und dabei hat sein Fuß Schuld. Gogo. Was ist denn? Hast du die Bibel gelesen? Die Bibel? Das ist möglich, ja. Ich erinnere mich an die Karten vom Heiligen Land. Bunte Karten, sehr schön. Das Tote Meer war blassblau. Wenn ich nur hinguckte, hatte ich schon Durst. Ich sagte mir, da werden wir unsere Flitterwochen verbringen. Wir werden schwimmen, wir werden glücklich sein. Ja, ja. Du hättest Dichter werden sollen. Nun war ich doch. Was sagte ich noch? Wie geht's deinem Fuß? Er schwillt an. Ach ja, ich hab's die Geschichte der beiden Schächer. Erinnerst du dich? Nein. Soll ich sie dir erzählen? Nein. Zum Zeitvertreib. Es waren zwei Diebe, die zusammen mit dem Erlöser gekreuzigt wurden. Man sagt... Mit dem was? Dem Erlöser. Zwei Diebe. Man sagt, der eine sei erlöst worden und der andere... Verdammt. Wovon erlöst? Von der Hölle. Ich gehe. Und doch, wie ist es möglich, dass... Ich langweile dich doch hoffentlich nicht. Wie ist es möglich, dass nur einer von den vier Evangelisten die Dinge so darstellt? Sie waren doch alle vier dabei, jedenfalls nicht weit weg. Und nur einer spricht von einem erlösten Schächer. Hör mal, Gogo, du musst mir schon von Zeit zu Zeit den Ball zuspielen. Ich höre zu. Ja, gut. Einer von vieren. Von den drei anderen sagen zwei überhaupt nichts darüber und der dritte sagt, dass ihn beide beschimpft hätten. Wen? Wie bitte? Ich verstehe nichts davon. Ach. Also, wen hätten sie beschimpft? Den Erlöser. Warum? Weil er sie nicht erlösen wollte. Von der Hölle? Nein, vom Tode. Na und? Sie müssen also beide verdammt worden sein. Und dann? Der andere hat doch gesagt, einer sei erlöst worden. Naja, sie sind sich nicht einig geworden, das ist alles. Sie waren alle vier dabei. Und nur einer spricht von einem erlösten Schächer. Warum soll man ihm mehr glauben als den anderen? Wer glaubt ihm? Ja, alle, Mensch. Man kennt nur diese Darstellung. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja! Bist du sicher, dass es hier ist? Was? Wo wir warten sollen. Er sagte vor dem Baum da. Siehst du sonst noch Bäume? Keine. Was ist das für einer? Ich weiß nicht. Eine Weide. Wo sind die Blätter? Sie wird abgestorben sein. Ausgetrauert. Es sei denn, dass es an der Jahreszeit liegt. Ist das nicht vielmehr ein Bäumchen? Ein Strauch. Ein Bäumchen? Was willst du damit sagen? Dass wir uns im Platz geirrt hätten? Er müsste eigentlich hier sein. Er hat nicht fest zugesagt, dass er käme. Und wenn er nicht kommt? Kommen wir morgen wieder. Und dann übermorgen? Vielleicht. Und so weiter. Das heißt? Bis er kommt. Du bist unbarmherzig. Wir sind gestern schon hier gewesen. Ach was, da täuschst du dich. Was haben wir gestern getan? Was wir gestern getan haben? Ja. Wenn es etwas zu bezweifeln gibt, dann bist du dabei. Ich meine, dass wir hier waren. So. Kommt dir die Gegend bekannt vor? Das will ich nicht sagen. Also. Das will nichts heißen. Ja. Immerhin. Dieser Baum... Bist du sicher, dass es heute Abend war? Was? Dass wir warten sollten. Er hat gesagt Samstag. Meine ich jedenfalls. Ja, aber an welchem Samstag? Ist heute Samstag? Kann ich doch Sonntag sein oder Montag oder Freitag? Was soll man machen? Was soll man machen? Wenn er sich gestern Abend vergeblich hierher bemüht hat, dann kannst du dir wohl denken, dass er heute nicht kommt. Ja, du sagst doch, dass wir gestern hier waren. Ich kann mich irren. Schweigen wir ein wenig. Ja, meinetwegen. Was soll man machen? Was soll man machen? Gogo. Er schläft. Gogo. Gogo. Ich schlief. Warum lässt du mich nie schlafen? Ich fühlte mich einsam. Ich habe geträumt. Erzähl es nicht. Das ist nicht nett von dir, Didi. Wem sollte ich denn meine Angstträume erzählen, außer dir? Behalt sie für dich, du weißt ja gut, dass ich das nicht vertrage. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, auseinanderzugehen. Du würdest nicht weit kommen. Das wäre wirklich sehr schade. Nicht wahr, Didi? Das wäre doch sehr schade. Wenn man an die Schönheit des Weges denkt und an die Güte der Reisenden. Nicht wahr, Didi? Bleib ruhig. Ruhig. Ruhig. Die Engländer sagen calm. Es sind calme Leute. Was sollen wir jetzt tun? Warten. Ja, aber beim Warten. Sollen wir uns aufhängen? An dem Baum da, dem kahlen Baum? Komm, wir hängen uns sofort auf. Wir beide an einem Mast? Ich hätte kein Vertrauen. Ja, wir können es doch mal versuchen. Versuch's? Nach dir. Nein, du zuerst. Warum? Du bist leichter als ich. Ja, gerade darum. Das verstehe ich nicht. So überleg doch ein bisschen, du. Ich verstehe es nicht. Ich werde es dir erklären. Der Ast, der Ast. So versuch doch, es zu verstehen. Ich verlass mich ganz auf dich. Gogo leicht. Ast nicht brechen. Gogo tot. Didi schwer, Ast brechen. Didi allein. Dagegen... Daran hatte ich nicht gedacht. Wenn er dich aushält, riskiere ich nichts. Bin ich denn überhaupt schwerer als du? Ja, du sagst es immer. Ich weiß das nicht. Die Chancen stehen 1:1, so ungefähr. Was sollen wir also tun? Gar nichts. Das ist klüger. Warten wir ab, was er uns sagen wird. Wer? Godot. Ach ja. Warten wir ab, bis wir genau Bescheid wissen. Andererseits wäre es vielleicht besser, das Eisen zu schmieden, bevor es eiskalt ist. Ich bin neugierig darauf, was er uns sagen wird. Es verpflichtet uns zu nichts. Worum haben wir ihn denn eigentlich gebeten? Warst du nicht dabei? Ich habe nicht aufgepasst. Nun ja, eigentlich nichts Bestimmtes. Eine Art Gesuch. Ganz recht. Eine vage Bitte. Wenn du willst. Und was hat er geantwortet? Er würde mal sehen. Er könne nichts versprechen. Er müsse überlegen. Mit klarem Kopf. Seine Familie im Rat. Seine Freunde. Seine Agenten. Seine Korrespondenten. Seine Register. Sein Bankkonto. Bevor er sich äußern könnte. Das ist klar. Nicht wahr? Es scheint mir so. Mir auch. Und wir? Wie bitte? Ich sagte, und wir? Ich verstehe nicht. Was ist unsere Rolle dabei? Unsere Rolle? Nimm dir Zeit. Unsere Rolle? Bettler. So weit ist es gekommen. Hat der Herr Ansprüche geltend zu machen? Haben wir keine Rechte mehr? Haben wir sie verloren? Wir haben sie verschleudert. Wir sind doch nicht gebunden. Hä? Hör mal. Ich höre nichts. Psst. Ich auch nicht. Du hast mir aber Angst eingejagt. Ich glaube, der sei es. Wer? Godot. Der Wind im Schilf. Ich hätte geschworen, dass einer schreit. Ja, wen soll er denn anschreien? Nur sein Pferd. Komm, wir gehen. Wohin? Heute Abend, Gogo, heute Abend schlafen wir vielleicht bei ihm im Warmen, im Trockenen, mit vollem Bauch auf Stroh. Da lohnt es sich zu warten, nicht? Nicht die ganze Nacht. Ja, es ist noch Tag. Ich hab Hunger. Willst du eine gelbe Rübe? Gibt's nichts anderes? Ja, ich muss noch ein paar weiße haben. Gib mir eine gelbe. Da hast du. Danke. Ah, das ist doch eine weiße. Verzeihung. Hätte geschworen, dass es eine gelbe wäre. Da, mein Lieber, hier hast du eine gelbe, aber geh sparsam damit um, es gibt keine mehr. Ich hab dich etwas gefragt. So? Hast du mir geantwortet? Schmeckt sie gut, die Rübe? Sie ist süß. Umso besser, umso besser. Was wolltest du wissen? Ich komme nicht mehr darauf. Das ärgert mich. Ist köstlich. Die Rübe ist köstlich, wirklich. Warte mal, das fällt mir wieder ein. Na und? Wir sind nicht gebunden. Ich verstehe nichts. Ich frage, ob wir gebunden sind. Gebunden? Gebunden. Wie gebunden? An Händen und Füßen. Ja, aber an wen? Durch wen? An deinen guten Mann. An Godot. Gebunden an Godot? Wie kommst du darauf? Nie im Leben. Noch nicht. Heißt er Godot? Ich glaube. Du, das ist eigenartig. Je weiter man kommt, umso schlechter schmeckt's. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Das heißt? Ich gewöhne mich nach und nach an den Geschmack. Ist das das Gegenteil? Eine Frage des Temperaments. Des Charakters. Man kann nichts dafür. Man kann machen, was man will. Man bleibt, was man ist. Man kann sich winden, wie man will. Im Grunde ändert sich nichts. Nichts zu machen. Willst du sie aufessen? Horch, horch, es kommt jemand. Wo ist mein Schuh? Ach, da. Still! Zu mir! Rühr dich nicht. Wen führt er denn da? Einen Menschen. Einen Menschen? Am Strick? Natürlich am Strick. Woran denn sonst? Ja, natürlich am Strick. Aber wieso am Hals? Das ist die beste Lösung. Was schwingt er denn da in der Hand? Das siehst du doch, eine Peitsche. Sieht aus wie ein Zirkusdirektor. Eine Peitsche? Wozu? Für den Mann am Strick. Der schleppt sich schwer ab. Womit? Schau selber. Ach ja, Koffer und Vorratskorb. Klappstuhl und Mantel am Arm. Still! Schneller, schneller! Jetzt reißt er am Strick. Zurück! Da, der Träger ist gestürzt. Komm, müssen ihm helfen. Lass mich los. Na, bleib doch ruhig. Vorsicht, er ist bissig, Fremden gegenüber. Ist er es? Wer? Na der! Godot? Eben! Ich stelle mich vor, Pozzo. Ach was. Er sagte Godot. Ach was. Mein Herr, bitte sind Sie vielleicht Herr Godot? Ich bin Pozzo! Der Name sagt Ihnen nichts. Ich frage Sie, ob Ihnen der Name nichts sagt. Pozzo? Pozzo? Pozzo? Pozzo! Ach, Pozzo! Ja, ja, Pozzo! Pozzo oder Bozzo? Pozzo. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe mal eine Familie Gozzo gekannt. Die Mutter arbeitete am Stickrahmen. Ja, sei... Wir sind nicht von hier, mein Herr. Sie sind aber doch menschliche Wesen. Was? Wo ist denn meine Brille? Aha, da ist sie. Ja, ja, ja, wie ich sehe. Ein wenig abgerissen, aber von derselben Gattung wie ich. Von derselben Gattung wie Pozzo. Göttlicher Abstammung. Das heißt, wir... Wer ist denn Godot? Godot? Ihr habt mich für Godot gehalten. Oh nein, mein Herr, nicht einen einzigen Augenblick. Wer ist es? Naja, das ist ein Bekannter. Aber ich bitte dich, wir kennen ihn kaum. Ja, wir kennen ihn nicht sehr gut, aber immerhin... Ich jedenfalls würde ihn nicht wiedererkennen. Ihr habt mich für ihn gehalten. Ja, das heißt, die Dunkelheit und die Müdigkeit, die Schwäche, das Warten. Bitte, ich gebe zu, ich glaubte einen Moment, Hören Sie nicht auf ihn, hören Sie nicht auf ihn, mein Herr. Was, das Warten? Sie warteten also auf ihn? Das heißt... Hier, auf meinem Grund und Boden. Wir dachten nichts Böses dabei. Es war in guter Absicht. Naja, die Straße gehört allen. Das haben wir uns auch gesagt. Es ist eine Schande, aber es ist so. Man kann es nicht ändern. Genug. Sprechen wir nicht mehr darüber. Auf! Jedes Mal, wenn er hinfällt, schläft er ein. Auf, du! So, du Ass. Stehst du wieder? Endlich. So, zurück. Halt! Kehrt! Meine Freunde, ich bin glücklich, Sie getroffen zu haben. Ja, ganz gewiss, aufrichtig glücklich. Näher heran, Kerl. Halt! So, bleib stehen. Denn sehen Sie, der Weg ist weit, wenn man so ganz allein unterwegs ist, während, wo ist denn meine Uhr? Ah, da. Ja, es stimmt, während 6 Stunden hintereinander, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Hey, du da, die Peitsche, Schweinriegel, halte sie. Ja, nimm sie, zwischen die Zähne. So, den Mantel. Ja, es geht ein frischer Wind. Die Peitsche, gib sie her. Sehen Sie, meine Freunde, ich kann nicht lange auf die Gesellschaft von meinesgleichen verzichten. Selbst dann nicht, wenn sie mir nur unvollkommen gleichen. Klappstuhl, hierher stellen. Na, lass mich sitzen, du Arsch. Zurück. Weiter. So, jetzt halt. Darum werde ich mit Ihrer Erlaubnis einen Augenblick bei Ihnen bleiben, ehe ich mich weiter vorwärts wage. Korb! Die frische Luft zehrt. Feiner Korb, allerhand drin. Hühnerbein. Und Brot. Und eine Flasche Wein. Lacke zurück! Na, weiter weg! Halt! Er stinkt. Ob er uns was gibt? Wer? Pozzo. Auf unser aller Wohl. Er gibt uns nichts. Nagt selbst den Knochen ab. Der Träger, schau. Was ist? Scheint eingeschlafen zu sein. Im Stehen? Warum setzt er sein Gepäck nicht ab? Weiß ich das. Komm zu ihm. Ansehen. Ja? Vorsicht! Sollen wir ihn mal ansprechen? Schau dir das an. Was? Den Hals. Ich sehe nichts. Stell dich hier hin. Tatsächlich. Ganz wund. Das macht der Strick. Das Reiben. Nichts zu machen. Das macht der Knoten. Nicht zu ändern. Für mich ist er am Verrecken. Das ist nicht gesagt. Frag ihn mal was. Meinst du? Was kann schon da passieren? Entschuldigen Sie. Lauter. Entschuldigen Sie, mein Lass Herr. Lass ihn in Ruhe. Seht ihr nicht, dass er sich ausruhen will? Mein Herr, ich... Nun, was ist denn, mein Sohn? Essen Sie nicht mehr? Brauchen Sie die Knochen nicht mehr, mein Herr? Nein, ich persönlich brauche sie nicht mehr. Aber halt, aber eigentlich stehen Sie dem Träger zu. Ihn müssen Sie also darum bitten. Entschuldigen Sie, mein Herr. Die Knochen, wollen Sie sie? Mein Herr, mein Herr. Antworte, du Schwein. Willst du sie oder willst du sie nicht? Er sagt nichts. Bitte, sie gehören Ihnen. Mir. Es ist eine Schande. Spielen Sie auf etwas Bestimmtes an? Einen Menschen so zu behandeln, das finde ich ein menschliches Wesen. Nein, das ist eine Schande. Ein Skandal. Ich gehe. Och, er kann meine Anwesenheit nicht mehr ertragen. Ich bin vielleicht nicht gerade sehr menschlich, aber ist das ein Grund? Überlegen Sie, bevor Sie eine Dummheit machen. Angenommen, Sie würden jetzt gehen, solange es noch Tag ist. Denn es ist immerhin noch Tag. Schauen Sie. Gut. Also, was würde denn dann aus Ihrer Verabredung mit diesem Herrn Godot oder Gobon, naja, Sie wissen ja, wen ich meine, von dem Ihre Zukunft abhängt, jedenfalls Ihre nächste Zukunft. Woher wissen Sie das? Sieh da, er spricht wieder mit mir. Schließlich werden wir doch gute Freunde. Warum setzt er sein Gepäck nicht ab? Wer? Lucky. Ich wäre auch glücklich, ihn zu treffen. Ja, je mehr Leute ich treffe, umso glücklicher bin ich. Durch die unscheinbarste Kreatur kann man sich fortbilden, reicher werden, sein Glück besser genießen lernen. Wer weiß, sogar Sie. Ja, wer weiß, sogar Sie hätten mir vielleicht etwas gegeben. Warum setzt er sein Gepäck nicht ab? Aber es würde mich wundern. Man hat Ihnen eine Frage gestellt. Eine Frage? Wer? Welche? Gerade sagten Sie noch zitternd mein Herr zu mir und jetzt stellen Sie mir Fragen? Das wird übel enden. Ich glaube, dass er jetzt zuhört. Wer? Lucky, du kannst ihn jetzt fragen, er ist darauf gefasst. Was soll ich ihn fragen? Warum er sein Gepäck nicht absetzt. Du, das frage ich mich auch. Frag ihn doch los. Hey, du, Gepäck, warum immer halten? Niemals absetzen. Warum? Ach so, ihr hättet es eher sagen sollen, warum er es sich nicht bequem macht. Versuchen wir, klar zu sehen. Hat er kein Recht dazu? Doch, er will also nicht. Es ist doch logisch. Und warum will er nicht? Meine Herren, ich werde es Ihnen sagen. Pass auf! Um mich zu beeindrucken, damit ich ihn behalte. Wie bitte? Ich habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt. Er versucht, mich weich zu machen, damit ich darauf verzichte, mich von ihm zu trennen. Nein, das stimmt nicht ganz. Wollen Sie ihn loswerden? Er will mich klein kriegen, aber er kriegt mich nicht. Wollen Sie ihn loswerden? Er trägt wie ein Schwein, es ist nicht sein Fach. Wollen Sie ihn loswerden? Er malt sich aus, dass ich meinen Entschluss bedauern würde, wenn ich ihn so unermüdlich sehe. Das ist seine elende Berechnung, als wenn ich Mangel an Knechten hätte. Ich, Schaut ihn doch an. Atlas, Jupiters Sohn. So? Ich glaube, auf Ihre Frage geantwortet zu haben. Haben Sie noch andere? Wollen Sie ihn loswerden? Bedenken Sie auch, dass ich in seiner Haut stecken könnte und er in meiner, wenn der Zufall es nicht anders gewollt hätte. Jedem das Seine. Wollen Sie ihn loswerden? Wie bitte? Wollen Sie ihn loswerden? In der Tat. Aber anstatt ihn einfach fortzujagen, wie ich gekonnt hätte, ich meine, anstatt ihn einfach mit Fußtritten vor die Tür zu setzen, bringe ich ihn noch, ja, so gut bin ich nun, bringe ich ihn noch zum Salvatormarkt, wo er mir noch etwas einbringen wird. Offen gestanden, solche Wesen fortzujagen, ist unmöglich. Das Beste wäre, sie einfach zu töten. Er weint. Die alten Hunde haben mehr Ehrgefühl. Ja, trösten Sie ihn, wenn Sie ihn schon beklagen. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch. Na, wischen Sie ihm die Augen, dann fühlt er sich nicht so einsam. Ja, ich... Gib her, ich mach das Nein, schon. Nein, das mach her, ich das selber, mach. Lass mich doch. Machen Sie schnell, er weint schon bald nicht mehr. Ja, ich gehe schon. Was ist denn? Mein Bein. Der hat mich getreten, du Lump, du Schweine. Ich habe Ihnen gesagt, dass er Fremde nicht leiden kann. Schau, er hat den Hut verloren. Ja, beim Fußtritt. Sein Haar, schneeweiß. Ja, aber du, zeig dein Bein, lass sehen. Und dein Lauf. Mein Herr, er blutet. Ein gutes Zeichen. Ich kann nicht mehr laufen. Oh, ich trag dich, wenn es sein muss. Er weint nicht mehr. Sie haben ihn sozusagen abgelöst. Ja. Die Tränen der Welt sind unvergänglich. Für jeden, der anfängt zu weinen, hört irgendwo ein anderer auf. Genauso ist es mit dem Lachen. Sagen wir also nichts Schlechtes von unserer Epoche. Sie ist nicht unglücklicher als die Vergangene. Sagen wir auch nichts Gutes von ihr. Sprechen wir gar nicht davon. Versucht zu laufen. Es geht nicht, mein Bein schmerzt. Wissen Sie, wer mir alle diese schönen Sachen beigebracht hat? Der da. Ihr Träger? Ja, Lucky. So heißt er. Wird es denn gar nicht Nacht? Ohne ihn hätte ich nie an etwas anderes gedacht und nie etwas anderes gefühlt als die niederen Dinge, mit denen ich beruflich zu tun habe. Das sind nun bald 60 Jahre her. Und Sie jagen ihn nun fort? Einen so alten, einen so treuen Diener? Scheißkerl! Nachdem Sie ihm das Mark ausgesogen haben, werfen Sie ihn weg wie eine eine Bananenschale. Geben Sie zu, dass es... Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ertragen, was er macht. Sie können es nicht wissen, es ist schrecklich. Er muss gehen, ich werde verrückt. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Er kann nicht mehr. Schrecklich. Er wird verrückt. Ekelhaft. Ja, früher war er nett zu mir. Er hat mir geholfen, er zerstreute mich. Jetzt bringt er mich um. Will er ihn ersetzen? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden, ob er ihn ersetzen will oder ob er nach ihm keinen mehr haben will. Ich glaube nicht. Wie bitte? Ich weiß nicht. Frage ihn mal. Meine Herren, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Verzeihen Sie bitte, vergessen Sie das alles. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber Sie können sicher sein, dass kein wahres Wort daran war. Sehe ich so aus wie einer, den man leiden lässt? Ich? Na, hören Sie mal. Reizender Abend. Unvergesslich. Wird es denn gar nicht Nacht? Sie wollen nicht eher fortgehen? Ja, das heißt... Aber es ist doch ja natürlich. Das ist ja ganz natürlich. Ich würde auch an Ihrer Stelle, wenn ich eine Verabredung hätte mit einem Godot-Gebone, ja, Sie wissen, wen ich meine, dann würde ich auch die tiefe Nacht abwarten, bevor ich es aufgeben würde. Die Zeit ist stehen geblieben. Glauben Sie das nicht, mein Herr? Glauben Sie das nicht? Nur Geduld, er wird schon kommen. Aber ich merke, Sie sind nicht von hier. Nein, Sie wissen noch nicht, was das ist, eine Dämmerung hierzulande. Soll ich es Ihnen sagen? Komm, wir gehen. Schauen Sie mal den Himmel an. Lucky, willst du den Himmel anschauen, du Schwein? Gut, das genügt. Was ist daran so außergewöhnlich für einen Himmel? Er ist blass und leuchtend, wie jeder Himmel um diese Tageszeit. In diesen Breiten, bei schönem Wetter. Seit einer Stunde ungefähr. Nachdem er uns seit, sagen wir 10 Uhr morgens, unermüdlich mit Fluten roten und weißen Lichtes überströmt hat, beginnt er seinen Glanz zu verlieren, blasser zu werden, immer etwas blasser und noch etwas blasser, bis es... Stopp! Aus. Nicht mehr geht. Aber hinter diesem Schleier süßen Friedens galoppiert die Nacht und überfällt uns. Ganz einfach in dem Augenblick, wo wir am wenigsten darauf gefasst sind. So geht es eben auf dieser verfluchten Erde. Sobald man Bescheid weiß, kann man sich gedulden. Weiß man, woran man sich halten soll. Kein Grund mehr zur Unruhe. Man braucht nur zu warten. Wir haben's bald raus. Ja. Passiert aber auch gar nichts. Langweilen Sie sich. Kann man wohl sagen. Ja. Und Sie, mein Herr? Es ist kein reines Vergnügen. Oh, meine Herren, Sie waren anständig zu mir. Aber ja, Sie waren korrekt. Sodass ich mich frage, was kann ich meinerseits für diese guten Leute tun, die sich so langweilen? Ein paar Mark kämen uns schon gut zustatten. Wir sind keine Bettler. Was könnte ich tun, so frage ich mich, damit Ihnen die Zeit nicht so lang wird? Ich habe Ihnen von diesem und jenem erzählt. Ich habe Ihnen die Dämmerung erklärt. Das wäre erledigt. Und es ist nicht einmal alles. Aber genügt es? Das quält mich eben. Genügt es? Ein paar Groschen tun's auch. Schweig! Genügt es? Wahrscheinlich. Aber ich bin großzügig. Heute. Also, was wollen Sie lieber? Soll er tanzen? Soll er singen? Soll er deklamieren? Soll er denken? Soll er... Wer? Lucky natürlich. Könnt ihr etwa denken? Ihr? Er denkt. Ja, ganz recht. Mit lauter Stimme. Früher dachte er sogar recht hübsch. Ich konnte ihm stundenlang zuhören. Jetzt? Also, ist nicht zu ändern. Als dann soll er uns etwas denken. Mir wär's lieber, wenn er tanzte, das wäre lustiger. Nicht unbedingt. Nicht Waldidi, das wäre doch lustiger. Ja, ich möchte ihn gern denken hören. Lassen Sie ihn denken. Gut, Geben Sie ihm seinen Hut. Seinen Hut? Ja, ohne Hut kann er nicht denken. Gib ihm seinen Hut. Ich? Nach dem Tritt, den er mir verpasst hat? Niemals. Ich werde ihn ihm selbst geben. Er soll ihn sich doch holen. Es ist besser, wenn man ihn ihm gibt. Ich werde ihn ihm geben. Wozu hebst du ihn auf? Sie müssen ihm den Hut aufsetzen. Er soll ihn sich selbst aufsetzen. Es ist besser, wenn man ihn ihm aufsetzt. Ich werde ihn ihm aufsetzen. So. Worauf wartet er noch? Na, gehen Sie weiter weg. Ja. Denke, Schwein. Denke. Andererseits ist den anderen. Ah, ja, auf. Zurück. Halt. Denke. Aufgrund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Poisson und Wartmann ergebenden Existenz eines persönlichen Gottes qua mit weißem Bart qua außerhalb von Zeit und Raum uns gern hat, bis auf einige Ausnahmen, man weiß nicht warum, aber das kommt noch. Und so wie die göttliche Miranda leidet mit denen, die man weiß nicht warum, aber man hat ja Zeit, in der Folterkammer sind, in dem Feuer, dessen Flammen, wenn es auch noch ein wenig dauert, wer kann daran zweifeln, endlich alles in die Luft sprengen, nämlich die Hölle an den Himmel drängen, aber so blau manchmal noch heute und ruhig, so ruhig, von einer Ruhe, die, wenn auch sporadisch, nichtsdestoweniger willkommen ist, aber greifen wir nicht vor. Und andererseits in Anbetracht, dass in Anschluss an die unvollendeten Forschungen, aber greifen wir nicht vor, die unvollendeten Forschungen nichtsdestoweniger prämiert von der anthropopometrischen AKK-Akademie im Burg am Berg von Testu und Bonnard festgestellt wurde, bei Ausschaltung aller Fehlerquellen bis auf die von den Menschen, Berechnungen untrennbaren Irrtümern, dass in Anschluss an die unvollendeten Forschungen von Testu und Connard festgestellt wurde, dass der Mensch im Berg von Testu und Connard, dass der Mensch endlich trotz der Fortschritte der Ernährung und der Abschaffung des Stuhlganges im Begriff ist, abzumagern und zugleich parallel verlaufen, man weiß nicht warum, trotz der Blüte der Leibesübungen, der Praxis der Sportarten wie Tennis, Fußballrennen zu Fuß und mit dem Fahrrad, Schwimmen, Reiten, Fliegen, Aufhören! Tennis, Kegeln, Kunstlaufen auf Eis und Asphalt, Fliegen, Sport, Wintersport, Sommersport, Herbstsport, Tennis auf Rasen, auf Tannen, auf dem festen Boden, Fliegen, Tennis, landet so was in der Luft, Penicillin und Surrogate, kurz, ich wiederhole zugleich, parallel verlaufen, kleider zu werden, man weiß nicht warum, trotzdem ich wiederhole, Fliegen, Golf, mit 18 Löchern, Tennis auf Eis, kurz, man weiß nicht warum, am Rhein, Ruhe, Rhein und Main, zugleich parallel verlaufen, man weiß nicht warum, abzumachen, wenn auch anders. Dabei bedenkt, was noch schlimmer ist, dass darauf hervorgeht, was noch schlimmer ist, dass im Lichte der laufenden Untersuchungen von Steinbeck und Petermanns daraus hervorgeht, was schon schlimmer ist, dass daraus hervorgeht, was noch schlimmer ist, was noch schlimmer das auf Land, im Gebirge, im Rande des Meeres, das Ströme, das Wasser, das Feuer, die Luft, dieselbe ist und die Erde, nämlich die Luft und die Erde bei der großen Kette, die Luft und die Erde für die Steine bei der großen Kette, leider, ich wiederhole, man weiß, und trotzdem ist die Dinge sind, man weiß nicht, alles warum, zieht am Strick, alles zieht am Strick, wer kann daran zweifeln, ich wiederhole, nichts, aber man greift mir nicht von hier, wiederhole auf Kopf, gleichzeitig parallel verlaufen, man weiß nicht, warum, trotz Tennis, zum folgenden Part, und die Flammen und die Tänen, die Steine zum Blau, so ruhig, leider, der Kopf, Tänen, Steine, den Hut, nimm den Hut, so. Unvollendet. Endlich ist er still. Das war die Rache. Da liegt er am Boden. So, jetzt denkt er nicht mehr. Wie soll er sich denn dann zurechtfinden? Ich werde ihn schon zurechtweisen. Auf, du Schwein! Wozu die Fußtritte, Sie? Er ist vielleicht tot. Auf, du Ass! Helfen Sie mir doch! Ja, aber wie? Heben Sie ihn auf! Ja, so, ja, gut. Lassen Sie nicht los! Bleiben Sie so stehen! Stützen Sie ihn! Ja. Lass ihn nicht los! Ja, da, den Koffer! Na, halt ihn fest, du Ass! Ja. Halt ihn weiter fest! Ja! Hier der Korb, Klappstuhl! Na, nimm schon, du Schwein! So. Er nimmt schon. Jetzt können Sie ihn loslassen. So. Vorwärts! Zwei! Zurück! Zwei! Kehrt! Ja, es klappt. Er kann marschieren. Vielen Dank, meine Herren. Und lassen Sie mich Ihnen wünschen. Wo habe ich denn meine Uhr hingesteckt? Na, so etwas. Eine echte Sprungdeckeluhr, meine Herren. Mit Sekundenzeiger. Ein Geschenk von meinem Opa. So etwas. Ist sie vielleicht auf die Erde gefallen? Sie ist vielleicht in ihrer Westentasche, nicht? Moment mal. Kommen Sie, horchen Sie doch einmal an meiner Weste. Ja, bitte. Ja. Ich meine, man müsste das Ticken hören. Näher, bitte. Bitte, bitte. Legen Sie, oder? Da, an die Stelle. Ja. Bitte, ja, Ruhe. Psst. Ich höre was. Ja, wo? Es ist das Herz. Ach, verflucht nochmal. Psst. Ruhe. Vielleicht ist sie stehen geblieben. Ich verlasse euch. Und Ihre Sprungdeckeluhr? Ich habe sie wohl im Schloss liegen lassen. Auf dem Flügel. Also, adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Und vielen Dank auch. Wir danken Ihnen. Nichts zu danken. Doch, doch. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ich komme einfach nicht weg von hier. So ist das Leben. Los! Los! Los! Los, vorwärts! Adieu! Noch schneller, du Schwein! Hopp, hopp, hopp! Adieu! Ja, ja. So ist die Zeit vergangen. Sie wäre sowieso vergangen. Ja, aber langsamer. Na, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Sie haben sich sehr verändert. Wer? Die beiden. Du, das ist es. Lass uns ein bisschen Konversation machen. Findest du nicht, dass sie sich sehr verändert haben? Ist möglich. Nur wir ändern uns nie. Möglich, es ist sicher. Du hast sie doch gut gesehen. Wenn du willst, aber ich kenne sie nicht. Natürlich kennst du sie. Ich kenne sie nicht. Wir kennen sie, sage ich dir. Du vergisst alles. Es sei denn, dass es nicht dieselben sind. Beweis, sie haben uns nicht erkannt. Das will nichts heißen. Ich habe auch so getan, als würde ich sie nicht kennen. Und uns erkennt man sowieso nie. Aber hör auf, man müsste... Es sei denn, dass es nicht dieselben sind. Mein Herr? Es geht schon wieder los. Komm her, mein Junge. Herr Albert? Hier bin ich. Was willst du? Komm her. Ich soll Ihnen sagen... Du sollst herkommen, wurde gesagt. Was ist denn? Herr Godot... Natürlich. Komm her. Du sollst herkommen, wurde gesagt. Warum kommst du so spät? Bringst du eine Nachricht von Herrn Godot? Ja. Na dann los. Warum kommst du so spät? Lass ihn doch in Ruhe. Aber halt dich draus. Weißt du, wie spät es ist? Es ist nicht meine Schuld. Ist es vielleicht meine? Ich hatte Angst. Vor der Peitsche? Ja. Bist du von hier? Ja. Das ist alles gelogen. Du sag uns die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. Lass doch seinen Arm los. Was hast du nur? Coco, was hast du? Ich bin unglücklich. Nicht möglich. Seit wann? Ich habe es vergessen. Ja, das Gedächtnis spielt uns solche Streiche. Na, und... Herr Godot? Ich hab dich doch schon mal gesehen, nicht wahr? Ich weiß nicht. Kennst du mich nicht? Nein. Warst du gestern nicht hier? Nein. Kommst du zum ersten Mal? Ja. Das sagt man so. Naja, weiter. Herr Godot hat mir gesagt, Ihnen zu sagen, dass er heute Abend nicht kommt, aber sicher morgen. Hm? Ist das alles? Ja. Arbeitest du für Herrn Godot? Ja. Was machst du denn? Ich hüte die Ziegen. Ist er gut zu dir? Ja. Schlägt er dich nicht? Nein, mich nicht. Wen schlägt er denn? Er schlägt meinen Bruder. Ah, du hast einen Bruder? Ja. Was macht er denn? Er hütet die Schafe. Und warum schlägt er dich nicht? Ich weiß nicht. Er hat dich wohl gern. Ich weiß nicht. Gibt er dir genug zu essen? Nein. Gibt er dir gut zu essen? Ziemlich gut. Du bist nicht unglücklich. Verstehst du mich? Ja. Na und? Ich weiß nicht. Du weißt nicht, ob du unglücklich bist oder nicht? Nein. Genauso wie ich. Wo schläfst du denn? Auf dem Boden. Mit deinem Bruder? Ja. Im Heu? Ja. Ja gut, dann geh nur. Was soll ich den Herrn Godot sagen? Sag ihm, dass du uns gesehen hast. Was hast du denn? Lauf doch nicht weg! Du hast uns doch gut gesehen, nicht wahr? Ja. Weg ist... Weg. Endlich. Der Mond. Es wird Nacht. Coco, was machst du da? Dasselbe wie du, ich sehe mir die Mattscheibe an. Ich meine mit deinen Schuhen. Ach, die lasse ich stehen. Es kommt wohl ein anderer genauso. Genauso wie ich, aber mit kleineren Füßen. Und ist glücklich darüber. Du kannst doch nicht barfuß laufen. Jesus hat es getan. Jesus, du kannst dich doch nicht mit Jesus vergleichen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit ihm verglichen. Ja, aber da unten war es warm. Es war schön. Ja, und man kreuzigte schnell. Wir haben hier nichts mehr verloren. Anderswo auch nicht. Hör mal, Gogo, sei nicht so. Morgen geht's wieder besser. Wieso? Hast du nicht gehört, was der Junge gesagt hat? Nein. Er hat gesagt, dass Godot morgen bestimmt kommt. Na, das sagt dir wohl nichts, was? Also brauchen wir nur hier zu warten. Du bist verrückt, wir müssen irgendwo unterkommen. Komm, komm. Nein, du, da ist der Baum. Schade, dass wir kein Stück Strick mit haben. Komm. Es wird kalt. Du, hilf mir daran denken, dass ich morgen einen Strick mitbringe. Ja, komm. Du, wie lange dauert es nun schon, dass wir immer zusammen sind? Ich weiß nicht. 50 Jahre vielleicht. So komm doch. Warte. Mich verirrt. Ich frage mich, ob wir nicht besser allein geblieben wären. Jeder für sich. Wir waren nicht für denselben Weg gemacht. Das ist nicht sicher. Nein. Nichts ist sicher. Wir können noch auseinandergehen, wenn du meinst, dass es besser wäre. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Nein. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Also, wir gehen? Gehen wir. Der Koch den Löffel und schlug den Hund zu Brei. Da kamen die anderen Hunde und gruben ihm ein Grab. Da kamen die anderen Hunde und gruben ihm ein Grab. Die Schuhe. Gogos Schuhe. und gruben in mein Grab. Didi. Didi. Gogo, du, schon wieder. Komm, lass dich umarmen. Rühr mich nicht an. Soll ich gehen? Gogo, du, wo warst du diese Nacht? Rühr mich nicht an. Nichts fragen, nichts sagen. Bleib bei mir. Habe ich dich jemals allein gelassen? Du hast soeben gesungen. Ich habe es gehört. Du hast recht, ich erinnere mich. Das hat mir wehgetan. Ich sagte mir, er ist allein, er meint, ich sei für immer weg. Und er singt. Lass dich umarmen. Ach, Didi, Coco. Du fehltest mir und dabei war ich doch zufrieden. Ist das nicht merkwürdig? Zufrieden? Nee, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Und jetzt? Jetzt, ja. Da bist du wieder. Da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Siehst du, es geht dir schlechter, wenn ich da bin. Ich auch. Ich fühle mich auch wohler, wenn ich allein bin. Warum bist du denn wiedergekommen? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Weil du dich nicht wehren kannst. Ich hätte dich nicht schlagen lassen. Du hättest nichts daran ändern können. Wieso? Es waren 10. Ach was, ich meine, dass ich dich vor der Gefahr, geschlagen zu werden, bewahrt hätte. Ich habe nichts getan. Kann sein. Also reden wir nicht mehr darüber. Da bist du wieder und ich bin ganz zufrieden. Es waren 10. Du musst eigentlich auch zufrieden sein. Womit zufrieden? Dass du mich wiedergefunden hast. Meinst du? So sag es doch, wenn es auch nicht wahr ist. Na, was soll ich denn sagen? Sag, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich auch. Ich auch. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Na, was sollen wir jetzt machen, wo wir zufrieden sind? Wir warten auf Godot. Ach ja. Gogo, es gibt was Neues seit gestern. Und wenn er nicht kommt? Das werden wir dann schon sehen. Ich sagte, dass es was Neues hier gibt seit gestern. Alles rinnt. Schau dir den Baum mal an. Man tritt nicht zweimal in denselben Dreck. Den Baum, habe ich gesagt, guck ihn dir an. Stand er gestern nicht da? Na klar, erinnerst du dich nicht daran? Um ein Haar hätten wir uns an ihm aufgehängt. Ja, richtig, hätten wir uns an ihm aufgehängt. Aber du wolltest nicht. Erinnerst du dich nicht daran? Das hast du geträumt. Ist es möglich, dass du es schon vergessen hast? Ja, ich bin nun mal so. Entweder vergesse ich sofort oder ich vergesse niemals. Und Pozzo und Lucky, hast du die auch vergessen? Was, Pozzo und Lucky? Er hat alles vergessen. Ich erinnere mich an einen Tobsüchtigen, der mir Fußtritte verpasst hat. Dann hat er den Idioten gespielt. Das war Lucky. Ah ja, daran erinnere ich mich. Nur, wann war das? Und der andere, der ihn antrieb, erinnerst du dich? Du sagst, dass das alles gestern gewesen ist? Na klar. An dieser Stelle? Aber sicher, kennst du es nicht wieder? Wiedererkennen, wiedererkennen. Was ist denn da wiederzuerkennen? Ich bin mein Leben lang in der Sandwüste herumgezogen und da verlangst du von mir, dass ich Unterschiede sehe. Schau dir doch den Dreck an. Ich bin hier nie herausgekommen. Du bist schwer zu nehmen, Gogo. Wir sollten lieber auseinandergehen. Ja, das sagst du immer. Und jedes Mal kommst du wieder. Und was sollen wir jetzt machen? Wir warten auf Godot. Ach ja. Ach, ist das schwer. Willst du nicht was singen? Nein, nein. Du, wir können ja wieder von vorne anfangen. Eben. Hilf mir. Ich suche. Wenn man sucht, hört man. Eben. Wenn man hört, kann man nichts finden. Eben. Wenn man hört, kann man nichts denken. Man denkt aber doch. Ach, was, das ist unmöglich. Du, das ist es. Wir wollen uns widersprechen. Unmöglich. Weißt du? Kann uns nicht mehr passieren, dass wir denken. Na, worüber beklagen wir uns denn? Oh, es ist nicht das Schlimmste, gewiss nicht. Was denn? Gedacht zu haben. Na klar. Aber wir hätten darauf verzichten können. So, was willst du? Eben. Das war gar nicht so schlecht, das kleine Galopp. Ja, aber jetzt muss uns bald was anderes einfallen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Du, was habe ich gesagt? Man könnte da anknüpfen. Wann? Am Anfang. Welchem Anfang? Heute Abend. Ich sagte... Naja, jetzt verlangst du aber zu viel von mir. Ruhig, Moment. Wir haben uns umarmt. Hm? Ja, wir waren zufrieden. Aha. Zufrieden. Ja. Was machen wir jetzt, wo wir zufrieden sind? Wir warten. Augenblick. Es kommt schon. Wir warten jetzt, wo wir zufrieden sind. Wir warten. Der Baum. Der Baum? Erinnerst du dich nicht? Ich bin müde. Schau ihn dir an. Ich sehe nichts. Gestern Abend war er noch schwarz und kahl wie ein Skelett. Heute ist er voller Blätter. Blätter? In einer einzigen Nacht. Es ist wohl Frühling. Aber in einer einzigen Nacht. Aber ich sagte, gestern Abend waren wir nicht hier. Das hast du geträumt. Und wo sollen wir gestern Abend gewesen sein? Das weiß ich nicht. Woanders, in einem anderen Abteil. Es fehlt ja nicht an leerem Raum. Gut. Schön. Wir waren gestern Abend nicht hier. Was haben wir gestern Abend getan? Na, was wir getan haben? Na, versuch mal, dich zu erinnern. Sicher gequatscht. Worüber? Dies und das. Dummes Zeug. Ja, es fällt mir wieder ein. Gestern Abend haben wir dummes Zeug gequatscht. Das tun wir ja schon ein Leben lang. Ja, du erinnerst dich an kein Ereignis und keine Einzelheit. Quäl mich nicht, Didi. Die Sonne, der Mond, erinnerst du dich nicht? Ja, sie waren sicher da, wie immer. Ist dir nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Leider. Und Bozzo und Lucky und der Fußtritt. Der Fußtritt? Ja. Man hat mir Fußtritte gegeben. Lucky hat sie dir gegeben. Was, das war alles gestern? Ja. Komm, lass uns gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Na also, was sollen wir jetzt machen? Da ist nichts zu machen. Ich kann aber nicht mehr. Willst du ein Radieschen? Ist das alles, was da ist? Ja, es gibt Radieschen, weiße Rüben. Sind keine gelben da? Nein. Du übertreibst es mit den gelben. Dann gib mir ein Radieschen. Da hast du... Nee, das ist schwarz! Das ist ein Radieschen. Ich mag nur die roten, das weißt du doch. Du willst es also nicht? Ich mag nur die roten. Ja, dann gib es her. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ja. Kannst du nicht ruhig bleiben? Mich friert. Wir sind zu früh gekommen. Immer bei Einbruch der Nacht. Ja, aber die Nacht bricht nicht herein. Ganz plötzlich hereinbrechen wie gestern. Ja, dann ist es Nacht. Und wir können gehen. Und dann wird es wieder Tag. Was soll man machen? Was soll man machen? Du bist nicht bald fertig mit deinen Klagen. Du gehst mir schon langsam auf die Nerven mit deinem Gejammer. Ich gehe jetzt. Willst du nicht spielen? Was? Wir können Pozzo und Lucky spielen. Kenn ich nicht. Ich spiele Lucky, du Pozzo. So. Na, mach schon. Na, was soll ich denn machen? Mich anschnauzen. Du Schweinehund. Lauter. Du Mistbienenlump. Sag mir, dass ich denken soll. Wie denn? Sag Denkeschwein. Denkeschwein. Ich kann es nicht. Ich gehe. Ich kann es nicht. Ich kann. Kann es. Gogo! Gogo! Wo bist du? Du. Ich bin verdammt. Ich bin verdammt. Da bist du endlich wieder. Wo warst du? Ich glaubte, du wärst weg für immer. Bis am Rand des Abgrunds. Sie kommen. Wer? Ich weiß nicht. Wie viele? Ich weiß nicht. Du. Das ist Godot! Endlich! Gogo! Gogo! Das ist Godot. Wir sind gerettet. Komm hierher. Na, wozu? Den Weg beobachten. Ich nehme die andere Seite in Sicht. So. Und nun mach die Augen auf. Ja, Didi. Rücken an Rücken, wie in der guten alten Zeit. Siehst du nichts kommen? Wie bitte? Siehst du nichts kommen? Nein. Ich auch nicht. Du hast dich sicher getäuscht. Bitte? Du hast dich sicher getäuscht! Schrei nicht so. Hast du... Verzeihung. Nein, sprich nur. Ja, nein. Aber ja! Aber ich bin dir ins Wort gefallen. Im Gegenteil. Ja, bitte keine Förmlichkeit. Das sei doch nicht so dickköpfig. Komm, sprich deinen Satz. Sprich du deinen Satz zu Ende! Schurke! Das ist es. Wir wollen uns beschimpfen. Schurke. Würstchen. Saftsack. Giftzwerg. Rotzlöffel. Rindsknochen. Mistbiene. Oberforstinspektor! Wir wollen uns wieder vertragen. Gogo, Didi, deine Hand. Komm in meine Arme. Deine Arme. An meine Brust. Also, los, los. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Na, was sollen wir jetzt tun? Bis er kommt. Bis er kommt. Sollen wir unsere Übungen machen? Unsere Leibesübungen. Geschmeidigkeitsübungen. Lockerungsübungen. Gelenkigkeitsübungen. Lockerungsübungen. Um warm zu werden. Um ruhig zu werden. Also los. Springen. Ja. Los. Springen. Ja. Weiter. Hör auf, ich bin müde. Wir sind nicht in Form. Lass uns ein paar Atemübungen machen. Ich will nicht mehr atmen. Du hast recht. Glaubst du, dass Gott mich sieht? Man muss die Augen zumachen. Gott, hab Erbarmen mit mir! Und ich? Mit mir, Erbarmen mit mir! Da, da, der Mensch am Strick. Und dahinter. Wie? Vorwärts! Was ist denn los? Wer hat gerufen? Der Träger, gestürzt, reißt den anderen mit. Beide am Boden. Das haut aber hin. Ist das gut, oh? Endlich verstärkt. Hilfe, Hilfe! Wir fingen an, weich zu werden. Jetzt ist das Ende des Programms gesichert. Hierher, hierher! Er ruft um Hilfe. Wir sind nicht mehr allein und warten auf die Nacht und warten auf Godot und warten und warten. Hierher! Die Zeit verfließt schon ganz anders. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf und wir gehen weg. Erbarmen, Erbarmen! Armer Pozzo. Ja, ich wusste ja, dass er es war. Wer? Godot! Aber das ist doch nicht Godot. Wer ist es denn? Das Pozzo. Ja, ich bin ihn's, ich bin ihn's. Hebt mich auf. Er kann nicht aufstehen. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja! Sollen wir ihm helfen? Wobei? Beim Aufstehen. Kann er nicht aufstehen? Er möchte aufstehen. Soll er aufstehen? Er kann es nicht. Was hat er denn? Das weiß ich nicht. Er schlägt mit den Fäusten. So rum. Hilfe! Hilfe! Was machen wir mit dem Träger, mit Lucky? Lucky? Das ist der, der dich gestern angegriffen hat. Ja, ich sag dir doch, das ist 10 Mal. Was vorher, der dir die Fußtritte gegeben hat? Ist der da? Schau doch hin! Dort liegt er doch und Pozzo daneben. Hilfe! Sollen wir ihn mal gehörig verprügeln? Du meinst, dass wir über ihn herfallen sollten, während er schläft? Ja. Nein, das Beste wäre davon zu profitieren, dass Pozzo um Hilfe ruft. Wir werden ihm helfen und mit seiner Dankbarkeit rechnen. Er verlangt nichts mehr. Wir wollen unsere Zeit nicht bei unnützen Reden verlieren. Wir wollen etwas tun, solange sich die Gelegenheit dazu bietet. Uns braucht man nicht alle Tage. Andere würden die Sache ebenso gut, wenn nicht besser machen. Der Ruf, den wir soeben vernahmen, richtet sich vielmehr an die ganze Menschheit. Aber in dieser Gegend und in diesem Augenblick sind wir, die Menschheit, ob es uns nun passt oder nicht, nützen wir es aus, ehe es zu spät ist. Aber da liegt das Problem nicht. Was tun wir hier? Das muss man sich fragen. Wir haben das Glück, es zu wissen. Ja, in dieser ungeheuren Verwirrung ist eines klar. Wir warten darauf, dass Godot kommt. Ach ja. Oder dass die Nacht kommt. Wir sind da wie verabredet, da gibt es nichts. Wir sind keine Heiligen, aber wir sind da wie verabredet. Wie viele Leute können das von sich noch behaupten? Millionen. Meinst du? Ja, ich weiß nicht. Möglich. Hilfe! Sicher ist, dass die Zeit unter solchen Umständen lange dauert und uns dazu treibt, sie mit unvernünftigen Tätigkeiten auszufüllen. Du wirst mir sagen, dass das geschieht, um unseren Verstand vor dem Untergang zu bewahren. Klar, aber irrt er nicht schon in der ewigen Nacht unergründlicher Tiefen? Das frage ich mich manchmal. Folgst du meinen Gedanken? Wir werden alle verrückt geboren, einige bleiben es. Hilfe, ich gebe euch Geld. Wie viel? Eine Mark. Nicht genug. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Du findest, dass es genug ist? Nein, ich würde nicht so weit gehen, zu behaupten, mit einer weichen Birne auf die Welt gekommen zu sein. Aber da liegt das Problem nicht. Wir warten, wir langweilen uns. Nein, widersprich mir nicht. Wir langweilen uns zu Tode, das ist unbestreitbar. Gut, es ergibt sich eine Ablenkung. Und was tun wir? Wir lassen sie ungenützt. Los, an die Arbeit. Im Nu wird sich alles wieder auflösen. Und wir sind von Neuem allein, inmitten der Einsamkeit. 3 Mark, 4 Mark. Wir kommen. Ja. Gogo! Hilf mir! Was habt ihr bloß alle? Jetzt bist du auch hingefallen, Didi? Hilfe! Ich gehe! Lass mich nicht allein! Sie werden mich umbringen! Wo bin ich? Gogo! Hierher! Hilf mir! Ich gehe! Hilf mir zuerst, dann gehen wir zusammen! Versprichst du es? Ich schwöre! Und wir kommen nie wieder zurück! Nie! Also gut, Didi. Da, meine Hand. Ja. Ha, festhalten. Ja. Los, oh. Auf! Ah. Na, jetzt liege ich auch da. Man ist doch gut aufgehoben bei Mutter Erde. Hierher! Wir sind schon da. Wer sind Sie? Wir sind Menschen. Was ist denn passiert? Willst du endlich das Maul halten, Aua, du? Ich. Du Bestfeile! Nur an sich! Sollen wir versuchen zu schlafen? Hast du das gehört? Er will wissen, was passiert. Ja, lass ihn doch. Komm, schlaf, schlaf, komm. Lass uns jetzt zu etwas anderem übergehen. Ja? Ich wollte es dir gerade vorschlagen. Aber zu was? Eben. Wie wär's, Didi, wenn wir zunächst einmal aufstehen würden? Wir können's ja mal versuchen. Nichts leichter als das. Wollen, das ist alles. Und nun? Hilfe! Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Na, was soll man jetzt machen? Ach, Hilfe. Sollen wir ihm helfen? Na, was sollen wir machen? Er will aufstehen. Ja, Pozzo? Ja, na und? Er will, dass wir ihm beim Aufstehen helfen. Ja, also helfen wir ihm. Worauf warten wir noch? Oh. Oh. So, jetzt steht er wieder. Ja, man muss ihn stützen. Ist der schwer. Er muss sich wieder an das Stehen gewöhnen. Geht's jetzt besser? Wer sind Sie? Erkennen Sie uns nicht mehr wieder? Ich bin blind. Vielleicht sieht er klar in die Zukunft. Seit wann? Ich hatte wundervolle Augen. Sind Sie denn Freunde? Er fragt, ob wir Freunde sind. Nein, er meint Freunde von ihm. Seid ihr keine Räuber? Räuber, was heißt das denn so? Sehen wir aus wie Räuber? Na, hör mal, er ist doch blind. Ach ja, wie er sagt. Lasst mich nicht allein. Davon ist keine Rede. Momentan. Wie spät ist es? Mal sehen. 7 Uhr, 8 Uhr. Es hängt von der Jahreszeit ab. Ist es Abend? Es ist Abend, mein Herr. Ich habe nicht umsonst diesen langen Tag herumgebracht und kann Ihnen versichern, dass sein Repertoire bald erschöpft ist. Sie sagten, dass Sie früher gute Augen hatten, wenn ich Sie recht verstanden habe. Ja, wundervoll. Ist es denn ganz auf einmal gekommen? Wundervoll. Ich frage Sie, ob es ganz auf einmal gekommen ist. Eines schönen Tages wurde ich wach und war blind wie das Schicksal. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht noch schlafe. Wann war das? Ich weiß nicht. Doch nicht früher als gestern. Fragen Sie mich nicht aus. Die Blinden haben keinen Zeitsinn. Die Zeichen der Zeit sehen Sie auch nicht. So, so. Ich hätte das Gegenteil behauptet. Ich gehe. Wo sind wir überhaupt? Ich weiß nicht. Wo ist mein Knecht? Wo ist Lucky? Da liegt er. Er ist es also doch. Wie bitte? Ist also Lucky. Ich verstehe nicht. Und Sie sind Pozzo. Natürlich bin ich Pozzo. Dieselben wie gestern. Wie gestern? Wir haben uns doch gestern gesehen. Ja, erinnern Sie sich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht daran, gestern irgendjemanden gesehen zu haben. Aber morgen werde ich mich auch nicht daran erinnern, heute irgendjemand gesehen zu haben. Rechnen Sie also bitte nicht mit mir, wenn Sie eine Auskunft brauchen. Und nun genug davon. Auf! Lass mich doch los! Auf! Los, Lucky! Auf! Er steht auf und hebt sein Gepäck. Wo gehen Sie denn hin? Aber darum kümmere ich mich nicht. Strick! Koffer! Peitsche! So, los! Vorwärts! Was ist denn in dem Koffer? Sand. Vorwärts! Ja, gehen Sie doch nicht weg! Ich gehe. Was machen Sie, wenn Sie ohne jede Hilfe hinfallen? Wir warten, bis wir wieder aufstehen können. Dann gehen wir weiter. Bevor Sie weggehen, sagen Sie ihm, dass er singen soll. Wem? Lucky. Er soll singen? Ja, oder denken oder rezitieren. Er ist doch stumm. Stumm? Ja, vollkommen. Er kann nicht einmal stöhnen. Stumm? Seit wann? Hören Sie doch endlich auf, mich mit Ihrer verdammten Zeit verrückt zu machen. Es ist doch unerhört. Wann? Eines Tages genügt Ihnen das nicht. Irgendeines Tages ist er stumm geworden. Eines Tages bin ich blind geworden. Eines Tages wird mir taub. Eines Tages wurden wir geboren. Eines Tages sterben wir. Am selben Tag, im selben Augenblick. Genügt Ihnen das nicht? Sie gebären rittlings über dem Grabe. Der Tag erglänzt einen Augenblick. Und dann von neuem die Nacht. Los, vorwärts! Vorwärts! Nun sind sie wieder hingefallen. Gogo. Gogo. Er schläft. Gogo! Gogo! Warum lässt du mich nie schlafen? Ich fühlte mich einsam. Ich träumte, dass ich glücklich war. So ist die Zeit vergangen. Ich träumte, dass ich so glücklich war. Ob er wirklich blind ist? Wer? Würde ein echter Blinder sagen, dass er keinen Zeitsinn hat? Wer? Pozzo. Ist er blind? Er hat es uns gesagt. Na und? Es schien mir, dass er uns sah. Das hast du geträumt. Auf! Auf! Vorwärts! Los! Komm, wir gehen. Wir können nicht. Ach ja. Bist du sicher, dass er es nicht war? Wer? Godot. Wer denn? Pozzo. Ach was, ach was. Ach was. Jetzt steh ich aber auf. Au. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Oh, meine Füße. Habe ich geschlafen, während die anderen litten? Schlafe ich in diesem Augenblick? Wenn ich morgen glaube, wach zu werden, was werde ich dann von diesem Tag sagen? Dass ich mit meinem Freund Estragon an dieser Stelle bis in die Nacht auf Godot gewartet habe, dass Pozzo mit seinem Träger vorbeigekommen ist und dass er mit uns gesprochen hat? Wahrscheinlich. Aber was wird wahr sein von alledem? Gogo, Gogo, schläfst du schon wieder? Ja, er wird nichts wissen. Er wird von den Schlägen sprechen, die er bekommen hat, und ich werde ihm eine Rübe geben. Rittlings über dem Grabe und eine schwere Geburt. Aus der Tiefe der Grube legt der Totengräber träumerisch die Zangen an. Man hat Zeit genug, alt zu werden. Die Luft ist voll von unseren Schreien. Aber die Gewohnheit ist eine mächtige Sordine. Gogo. Auch mich betrachtet ein anderer, der sich sagt, er schläft. Er weiß nichts. Lass ihn schlafen. Ich kann nicht mehr weiter. Was habe ich gesagt? Mein Herr, Herr Albert. Nochmal von vorne. Erkennst du mich nicht wieder? Nein. Du bist gestern auch gekommen? Nein. Du kommst zum ersten Mal? Ja. Du bringst eine Nachricht von Herrn Godot? Ja. Er kommt nicht heute Abend? Nein. Aber er wird morgen kommen? Ja.

Beckett wurde unter anderem dafür 1969 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die soeben gehörte Hörspielfassung entstand vor 65 Jahren, 1955, unter anderem mit dem damals 27-jährigen Kurt Sowinetz als Estragon und dem damals 25-jährigen Otto Schenk als Wladimir. Regie führte Erich Neuberg.